Wir starten mit einem Werk von Karl Friedrich Oesterheld, Wandlung für Mezzosopran und Orchester. Es singt die Mezzosopranistin Cornelia Melian. Das Münchner Rundfunkorchester wird geleitet von Christian von Gehren. Geheimnisses der Enthüllung. Wandlung, ein Stück für Mezzosopran und Orchester von Karl Friedrich Oesterheld. Gesungen hat Cornelia Melian. Sie wurde begleitet vom Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Christian Gehren. Jetzt haben wir ein Marimba-Konzert für Sie im Concerto Bavarese auf Bayern 2, komponiert von Paul Creston. Hier sind Peter Sadlow und das HR-Sinfonieorchester unter Leitung von Peter Falk. Thank you. Thank you. Peter Sattlow war hier der Solist im Marimba-Konzert von Paul Creston. Das HR-Sinfonieorchester ist geleitet worden von Peter Falk. Jetzt hören wir die Fantasie über den Gesang eines Flötenvogels für Flöte, Klavier und Streichorchester, komponiert von Franz Biebel. Drei Sätze, ziemlich schnell, ruhig fließend und dann lebhaft. Hier sind Fritz Miemitz, Flöte, Barton Weber, Klavier und das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Robert Hannel. Thank you. Fritz Mimetz, Flöte, Barton Weber, Klavier und das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Robert Hannel in einer Aufnahme von 1984. Das war die Fantasie über den Gesang eines Flötenvogels für Flöte, Klavier und Streichorchester von Franz Biebel. Karneval, so heißt eine Burleske für Soloklavier und großes Orchester von Hans Melchior Bruck. Die hören wir jetzt in einer Aufnahme mit Dieter Lallinger, Klavier und dem Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Werner Andreas Albert. Thank you. Thank you. Applaus für den Pianisten Dieter Lallinger und das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Werner Andreas Albert. 1981 ist von Hans Melchior Bruck aufgeführt worden Karneval, Burleske für Soloklavier und großes Orchester. Symphonische Musik Nummer 1 über drei Themen in einem Satz für großes Orchester. Unser nächstes Werk im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Komponist ist Josef Suder. Es spielt wieder das Münchner Rundfunkorchester, diesmal unter Leitung von Heinz Wallberg. Thank you. Josef Suder hat dieses Stück komponiert. Die symphonische Musik Nummer 1 über drei Themen in einem Satz für großes Orchester. Das war in diesem Fall das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Heinz Wallberg. Wir hören jetzt einen kleinen Auszug aus Die Kluge, die Geschichte von dem König und der klugen Frau, komponiert von Karl Orff. Hier ist die Rätselszene mit Lucia Popp, Sopran, als die Kluge und Thomas Stewart, Bariton, als der König. Das Münchner Rundfunkorchester spielt unter Leitung von Kurt Eichhorn. Du bist die Kluge des Bauern Tochter, seine kluge Tochter. So klug bist du, dass du mit deiner flinken Zunge dir einen Strick hast um den Hals gerät. Siehst du wohl, nun siehst du wohl, deine Rede war kein guter Rat, deine Rede war kein guter Rat, die hat dich mir ins Garn gebracht. Bist du die Kluge? Löst dich frei. Längst dir eine listige Lüge ausgedacht, doch nach dem Stössel frag ich nicht. Den Stössel, ach, das hat noch Zeit, den Stössel werden wir zusammen finden. Das hat noch Wein, das hat noch gute Wein. Gut, weil du mir sie kürzen wirst. Wie retten? Ich geb dich deine Klugheit selber in die Hand. Ich geb dir Rätsel, drei Anzahl. Drei Rätsel kluge sollst du raten. Mit dreien ratest du dich frei. Errast du's nicht, bist du verraten. Es kam ein Gast voll ungefähr. Nicht geritten, nicht gegangen, nicht geflogen dahin. Und als kam in das Wirtshaus, das Haus zum Fenster hinaus. Das hast du gut getroffen. Von dreien bleiben zwei noch. Zwei Rätsel, kluge, zwei bleiben offen. Es ist ein Vogel aus Elfenbein. Der springt Land ab, Land auf, Land ein. Er frisst den Mühle samt Mühlenstein. Er frisst den Mühle samt Mühlenstein. Haus, Haus und Hof und den Bauern noch obendrein. Spiel hat manchen schon betrogen und mancher Mann hat als Vertan hat ihn das Glück belogen. Die klügste Henne holt am Ende doch der Fuchs. Zweimal enthetzt du mir entschlüpfen. Das letzte Netz, das will ich besser knüpfen. Es floss ein Mühlenstein auf dem Wasser. Es floss ein Mühlenstein auf dem Wasser. Da saßen drei Männer dran. Da saßen drei Männer dran. Drei Männer dran, drei Männer dran, drei Männer dran. Der eine war blind, der andere lahm, der dritte war nackt, so nackt, dass es knackt. Der Blinde sah einen Hasen. Der Blinde sah einen Hasen. Der Lahme, der lief ihm nach. Der Lahme, der lief ihm nach. Der lief ihm nach, der lief ihm nach, der lief ihm nach. Und hat ihn, der Nackte steckt ihn in die Tasche. Sag's beide. Was nicht sein kann, nicht wird noch wahr. Was nicht sein kann, nicht wird noch. Das Haar hast du's getroffen. Sonnenklar. Erraten hast du alle drei. Mit dreien müsste ich mich frei. Macht dich der König, macht der König dich zu seiner Frau. Hörst du, hörst du, hörst du, zu seiner Frau. Komm her! Spiel auf, Gesindel! Wein her, Wein herbei! Wer als gefangen ist, den lass ich laufen. Der König feiert. Alle sollen sich besaufen. Musik. Die Rätselszene aus Die Kluge, die Geschichte von dem König und der klugen Frau, komponiert von Karl Orff. Und die zwei Rollen haben übernommen Lucia Popp, Sopran, und Thomas Stewart, Bariton. Das Münchner Rundfunkorchester ist geleitet worden von Kurt Eichhorn in dieser Aufnahme von 1970. Jetzt erleben wir das Münchner Rundfunkorchester unter Leitung von Werner Egk mit einem Stück von Werner Egk, Georgica, drei Bauernstücke für Orchester. Georgica, drei Bauernstücke für Orchester, komponiert von Werner Egk. Er leitete in dieser Aufnahme von 1966 auch das Münchner Rundfunkorchester. Jetzt in der nächsten Aufnahme hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 steht Heinz Wallberg am Pult des Münchner Rundfunkorchesters. Wieder Musik von Werner Egk, die Ouvertüre zur Oper Die Zaubergeige. Thank you. So beginnt die Oper Die Zaubergeige von Werner Egk. Die Ouvertüre hat das Münchner Rundfunkorchester gespielt, Leitung Heinz Wallberg. Die Aufnahme war von 1976. Unser letztes Stück im Concerto Bavarese auf Bayern 2 bezieht sich auf ein Gedicht von Else Lasker-Schüler, Ich liebe dich, für Sopran und Orchester vertont von Markus Lehmann-Horn. Sopranistin in unserer Aufnahme ist Sybilla Duffe. Das Münchner Rundfunkorchester wird geleitet von Christian von Gehren. Die Sopranistin Sybilla Duffe hat Ich liebe dich gesungen. Ein Gedicht von Else Lasker-Schüler, vertont für Sopran und Orchester von Markus Lehmann-Horn. Das Münchner Rundfunkorchester ist geleitet worden von Christian von Gehren.